Die Radio Wissen. Schaum oder Hase? Meiner Meinung nach gibt es echt wirklich kaum was Nervigeres als Selfie-Sticks. Aber ich bin guten Mutes, denn es könnte sein, dass mir persönlich und damit auch euch dieser Anblick der Selfie-Sticks und der Menschen, die dazugehören, hoffentlich bald für immer erspart bleibt. Denn der Selfie-Stick, der hat momentan richtig schlechte Presse. Ja, da liest man so Sachen wie gefährliche Selfie-Sticks oder warum Selfie-Sticks immer häufiger verboten werden. Und da haben wir doch Martina Schulte gebeten, aus unserem Netzautorenteam da mal beinhart zu recherchieren. Sie ist der Sache nachgegangen und hat herausgefunden, wie gefährlich ist er denn, der Selfie-Stick, für mein Leben? Also, es gab ja neulich dieses Satire-Video über Selfie-Sticks, wo alle möglichen Leute dank ihres Selfie-Sticks in zum Teil tödliche Gefahren geraten. Hast du vielleicht auch gesehen? Danger caused by this. Und in diesem Filmchen, das eine Pizzakette ins Netz gestellt hat, da wird die These aufgestellt, dass der Selfie-Stick gefährlich ist, weil er den Fokus von der wichtigsten Person der Welt, uns selbst, auf andere Dinge außerhalb von uns selbst verschiebt. Und das, sagt der Film in mehreren so mittellustigen Beispielen, kann den User in große Gefahren bringen. Bei 042 wird nämlich ein Typ, der vor einem Bergpanorama so einen Snapshot mit so einem besonders langen Selfie-Stick machen will, vom Blitz erschlagen. Hahaha, ja, genau. Finde man echt lustig. Bis gestern habe ich auch echt gelacht, weil nämlich genau das passiert ist. Ach, tatsächlich jetzt? Nicht ja. Nur in dem Satire-Video, sondern in real? Genau, am Wochenende ist bei einem Gewitter, also ich habe das ernst genommen, was ihr gesagt habt, ich habe wirklich recherchiert, bei einem Gewitter in einem Nationalpark in Wales, da ist ein Mann vom Blitz erschlagen worden und er hatte, sagt die Feuerwehr, einen Selfie-Stick aus Metall dabei. Die österreichische Zeitung Die Presse schreibt dazu, ich zitiere, ob tatsächlich der Selfie-Stick für den Tod des Mannes verantwortlich ist, müssen Untersuchungen klären. Kritiker der Teleskopstangen sehen in dem Vorfall aber bereits jetzt ein weiteres Argument für deren Totalabschaffung. Ja, unterstütze ich und unterschreibe ich sofort. Ich finde, solche Sommerloch-Themen kann man gar nicht groß genug hängen, oder? Genau, du sagst Sommerloch-Thema, aber wenn man jetzt mal im Netz rumrecherchiert, dann findet man wirklich so einige Todesfälle, die mit dem Selfie-Stick in Verbindung gebracht werden. Der skurrilste stammt aus Mexiko. Da wollte ein Typ mit dem Selfie-Stick ein Foto von sich und einer Waffe machen, die er sich selbst an den Kopf hielt, aber die Waffe, die war natürlich geladen und beim Schießen des Fotos erschoss er sich selbst. Was man jetzt meiner Ansicht nach nicht dem Selfie-Stick lassen kann. Da ist er ja auch noch selber schuld gewesen. Okay, aber das sind doch jetzt nicht ernsthaft die Gründe, warum Leute ernsthaft fordern, die Dinge abzuschaffen, zu verbieten. Also TRN schreibt, nicht aus ästhetischen, sondern vor allen Dingen aus Sicherheitsgründen steht der Selfie-Stick vor dem Aus, auch kaum übertrieben. Seit Anfang Juli sind Selfie-Sticks zum Beispiel in Disney-Themenparks komplett verboten, weil bei Disney in Kalifornien ein besonders intelligenter Besucher während der Fahrt in einer Achterbahn seinen Stick ausgefahren hat. Das will man sich auch nicht vorstellen. Und wenn Disney das verbietet, ne, dann kann natürlich der deutsche Europapark Rust, der kann da dem nicht nachstehen. Die haben das jetzt auch verboten. Und auch immer mehr Museen arbeiten an der Totalabschaffung. Warum? Was haben die erlebt mit den Dingern? Die New York Times berichtet, dass Kunst- und Naturkunde-Museen schlicht um ihre Kunstwerke bzw. die Dinosaurier-Skelette fürchten, weil eben Leute hirnmäßig mit ihren Sticks vor der Mona Lisa rumfuchteln. Auch hier gibt es bereits jetzt so einen ganz lustigen Werbefilm von Bol.com. Das ist so ein holländischer Einzelhändler, in dem ein Junge mit einem Selfie-Stick Michelangelos David entpenis und der Vater, der steht dumm glotzend daneben und sagt dann, ach, lüllig. Was auf Niederländisch so schön heißt wie schade, aber auch gleich Penis, ne? Ja, genau. Gleichzeitig schön. Okay. Also ja, liebe Kinder, ne, es ist wie beim Blitzschlag, ne, man lacht drüber, aber die Bedrohung durch den Selfie-Stick für uns alle, ne, ist real und wird auch von den Museen als real eingeschätzt. In immer mehr Museen, im Smithsonian, dem Hirschhorn, in den staatlichen Museen in Berlin, Bayerische Staatsgemäldesammlung, Rijksmuseum Amsterdam, sogar bei Wimbledon, ja, sind die Dinger mittlerweile verboten, nur im Garten oder in der Natur sind sie noch nicht vom Aussterben bedroht, zumindest bei schönem Wetter. Ne? Ich finde, wir sollten uns anschließen und gleich auch eine Petition aufsetzen für die Abschaffung des Selfie-Sticks. Totalabschaffung. Totalabschaffung. Totalabschaffung. Blitzkrieg. Ja, Tina und der Selfie-Stick, die werden keine Freunde mehr. Ich und der Selfie-Stick übrigens auch nicht. Sebastian, du kannst dich noch entscheiden. Ach du, ich bin nach wie vor recht neutral. Oh Gott. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?